Der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Viele schlechte Sender haben gute Specials zum Tod von David Bowie gebracht. Da machen wir es als guter Radiosender uns einfach mit einem ganz einfachen Special zum Abgang des Meisters. Wir spielen einfach seine Musik. Wir finden, es ist alles oder fast alles gesagt zum großartigen David Bowie, der auch hier auf Radio Marabu regelmäßig weiter zu hören sein wird. Und wir spielen heute einfach nur gute Musik von David Bowie. Los geht's mit Space Oddity, ein Song, der uns ganz besonders wichtig ist, auch wegen seiner Sprechstimme. Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground Control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control. Major Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. The stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Can you hear me, Major Tom? Can kein Flashback ohne Bowie, so heißt es seit vielen Jahren hier auf Radio Marabu. Und jetzt ist Bowie gestorben. Radio Marabu erinnert. Space Oddity war das natürlich und was uns beide sehr gefreut hat, Bowie hat zum Abgang ein großes Album vorgelegt. Wir in den Videos vom aktuellen Album, vom letzten David Bowie-Album zu sehen ist, hat sich der Meister sehr viel und sehr intensiv mit dem Tod beschäftigt. Wir hören Black Star, den Titeltrack. In the fear of all men.

Einer meiner persönlichen Lieblingstitel von David Bowie ist Moon Age Daydream vom Album Ziggy Stardust 1971. Ja, und wie alle wahren Bowie-Fans wissen, ist der Meister ja gar nicht gestorben. Der Mann, der vom Himmel fiel, ist ja nur auf seinen Heimatplaneten zurückgekehrt. Hier ist Moon Age Daydream. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Smoking like a big monkey bird. Daydream, einer meiner persönlichen Lieblingstitel von David Bowie. Ja, und jetzt kommt einer meiner persönlichen Lieblingstitel. Das ist die Musik aus dem Film Lost Highway von David Lynch. I'm Deranged. Yeah. Eins meiner Lieblingsstücke von David Bowie im Marabu Flashback, I'm Deranged. Jetzt kommt wieder was vom aktuellen Album Black Star, Dollar Days. Dollar Days aus dem aktuellen Album von David Bowie, Radio Marabu, kein Flashback ohne Bowie, heute kein Flashback mit einem anderen Thema, denn Bowie ist gestorben, 2016 im Januar. Live haben wir ihn natürlich auch mehrfach gesehen, ich Anfang dieses Jahrtausends in Frankfurt am Main, damals waren die Dandy Warhols im Vorprogramm, das erinnere ich mich. Ich kann mich an ein Konzert ganz gut erinnern, das war in Leipzig, ich glaube 1998, bemerkenswert daran, dass er, obwohl er eindeutig der bedeutendste Act an diesem Abend war, The Prodigy den Hauptact überlassen hat, fand ich sehr bemerkenswert. Er hat sich ja immer auch für junge Bands interessiert und für junge Künstler. Und natürlich haben wir ihn auch mal zusammen gesehen in Leipzig auf der Peisnitzinsel, ganz beeindruckendes Konzert. Ich schwärme heute noch von der Bühnenpräsenz, er ist auch schon eine tolle Rampensau gewesen. Iggy Pop war dort mit dabei, es war nicht Leipzig, das war Halle. Ich weiß, wir sind nämlich von Erfurt nach Halle Landstraße gefahren, mehrere Stunden. Also Iggy Pop haben wir dort gesehen, als wir angekommen sind, und dann natürlich David Bowie. Das war die Zeit des Drum and Bass Albums in den 90er Jahren und daraus spielen wir jetzt Little Wonder. Stinking weather, fat shaking hand, dopey morning dog grumpin' us. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Big screen dolls, kids and explosions, sleepy time, festival with you. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. It's all in the tablets, sneezy with time. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Mars happy nation, sit on my karma, day meditation, take me away. Little wonder then, little wonder, you little wonder you. Wonder von 1997. Jetzt geht's wieder zu einem Track aus dem letzten Album von David Bowie, Blackstar. Wir hören Girl Loves Me. Tina's old sound so titty up, this Malchuk say. Party up moods, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did the Monday get? from is Deng Deng. Vidi Vidi Etha China. Loves Me aus dem Album Black Star. Wir sagen immer, das letzte Album, das letzte zu Lebzeiten erschienen von David Bowie. Ja, wir sind gespannt, was sich im Nachlass des Meisters alles noch so findet und in den nächsten Jahren veröffentlicht werden wird. Jetzt aber nochmal zurück in die Vergangenheit. Einer meiner persönlichen Lieblingstitel von David Bowie war und wird immer sein Life on Mars von 1972. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. see the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Fischer und Göbel erinnern an den großartigen, verstorbenen David Bowie. Wir könnten natürlich noch viel, viel mehr persönliche Lieblingshits spielen, aber da würden wir wahrscheinlich nicht aufhören, bis auch die allerletzte B-Seite gespielt ist von David Bowie. Deswegen jetzt Fischer wieder mit einem seiner persönlichen Lieblingstitel. Ja, und wir haben ja David Bowie unterschiedlich erlebt. Wir sind ja genau 10 Jahre auseinander. Göbel hat die 70er Jahre, die große Zeit, erlebt. Ich die 80er Jahre, an denen sich viele Kritiker negativ abarbeiten. Ich habe trotzdem einen schönen Titel gefunden aus dem Zeichentrickfilm, aus einem Zeichentrickfilm, When the Wind Blows. Hier ist David Bowie. I dread to think of when Der Radio Marabu Flashback zum Tod von David Bowie, When the Wind Blows, aus den 80er Jahren. Zurück zu Black Star. Die erste Single daraus war Lazarus. We'll be right back. Lazarus, David Bowie aus Black Star und der Schrank geht zu. Für alle, die das Video kennen, auf unserer Webseite steht es natürlich auch. Ja, einer meiner persönlichen Lieblingstitel von David Bowie ist Fame, das Duett mit John Lennon, der erste Nummer 1-Hit für David Bowie in den USA. Jetzt sind John Lennon und David Bowie im Rock'n'Roll-Himmel wieder vereint, können also weiter Duette aufnehmen. Damals taten sie es zum ersten Mal. Hier ist Fame. John Lennon, ja, wie ich Yoko Ono kenne, wird sie bestimmt noch eine Nachfolgesingle herausbringen. Eine geschäftstüchtige Frau ohne Frage. Wir beenden unser David Bowie Special mit dem letzten Titel des letzten Albums, I Can't Give Everything Away. That's the message that I sent.